Wollen wir Mädchen holen? Und Blut in Mauern. Stein. Lässt du sie? Lässt du? Ich hab sie mir lange immer Gott, Gott! Ein mächtiger Vater im Himmel! Die Kerze ist erloschen. Ich hab sie wieder entzündet. Ihr sollt mir die